war einmal eine arme Witwe, die lebte mit ihren beiden Kindern in einem kleinen Häuschen. Vor dem Häuschen standen zwei Rosenbäumchen, das eine mit weißen Rosen und das andere mit roten Rosen. Und weil die beiden Kinder den Rosenbäumchen so ähnlich waren, nannte man sie Schneeweißchen und Rosenrot. Es waren beide gute Mädchen und hatten sich sehr lieb. Sie halfen der Mutter bei der Arbeit, wo sie konnten, und hielten das kleine Haus so sauber, dass es eine Freude war, hineinzuschauen. Eines Abends im Winter hatte Rosenrot gerade den Herd geschürt und den Messingkessel noch einmal blank geputzt. Da sagte die Mutter, »Geh, Schneeweißchen, schieb den Riegel vor die Haustür, und dann wollen wir es uns gemütlich machen.« Die Mutter setzte sich an den Herd, und Schneeweißchen und Rosenrot hockten sich am Boden hin und strickten. Ihre Mutter las ihnen aus einem großen Buch alte Geschichten vor. Neben den Mädchen lag auf dem Boden ein Lämmchen, und hinter ihnen auf einer Stange saß ein weißes Täubchen und hatte seinen Kopf unter den Flügel gesteckt. Und als sie so vertraulich beisammen saßen, da klopfte plötzlich jemand an die Türe. Wer kann das sein um diese Zeit? Geh, Rosenrot, mach auf. Das ist bestimmt ein Wanderer, der vor dem kalten Winterwetter Schutz sucht. Rosenrot gehorchte, schob den Riegel weg und öffnete die Tür. Aber es war kein Wanderer, sondern ein großer schwarzer Bär, der seinen Kopf durch die Tür steckte. Rosenrot schrie vor Schreck laut auf. Hilfe! Und Schneeweißchen versteckte sich hinter der Mutter. Und das Lämmchen blökte und das Täubchen flatterte auf. Aber der Bär fing mit einer ganz menschlichen Stimme zu sprechen an und sagte, Ihr braucht keine Angst zu haben, ich tue euch nichts. Ich möchte mich nur bei euch ein bisschen aufwärmen, denn ich bin halb erfroren. Ach, du armer Bär, komm, leg dich ans Feuer und wärm dich. Aber gib nur Acht, dass dir dein Pelz nicht verbrennt. Schneeweißchen, Rosenrot, kommt her, der Bär tut euch nichts. Er meint's ehrlich. Da kamen sie beide langsam heran und nach näherten sich auch das Lämmchen und das Täubchen und hatten keine Angst vor ihm. Ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk. Und Schneeweißchen und Rosenrot klopften dem Bären das Fell rein. Er streckte sich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. Und es dauerte nicht lange, so wurden sie ganz vertraut und trieben Mutwillen mit dem unbeholfenen Gast. Sie zausten ihm das Fell mit den Händen, setzten ihre Füße auf seinen Rücken und wenn er brummte, so lachten sie. Der Bär aber ließ sich's gerne gefallen, nur wenn sie's gar zu arg trieben, rief er, Lasst mich am Leben, ihr Kinder! Als nun die Schlafenszeit kam und die anderen zu Bett gingen, da sagte die Mutter zu dem Bären, Du kannst in Gottes Namen da am Herd liegen bleiben, dann bist du vor Kälte und dem bösen Winterwetter geschützt. Und von da an kam er jeden Abend, den ganzen Winter hindurch, und die Kinder spielten mit ihm und gewannen ihn herzlich lieb. Als aber der Frühling kam, da sagte der Bär, Nun muss ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wiederkommen. Da wurden Schneeweißchen und Rosenrot sehr traurig und Rosenrot fragte, Wo gehst du denn hin, lieber Bär? Ich muss in den Wald und meine Schätze vor dem bösen Zwerg schützen, der mich verzaubert hat. Wenn du ein verzauberter Bär bist, dann sag uns doch, wie wir dich erlösen können. Das darf ich nicht sagen. Und damit verschwand er. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald zum Holz sammeln. Da fanden sie draußen einen großen gefällten Baum und an dem Stamm sprang etwas zwischen dem Gras hin und her. Als sie nahe herangekommen waren, merkten sie, dass es ein alter Zwerg war mit einem langen weißen Bart, der sich in einer Spalte des Baumes festgeklemmt hatte. Als der Zwerg die beiden Mädchen sah, schrie er, Na, was steht ihr da? Könnt ihr mir nicht helfen? Oh, was hast du denn gemacht, kleines Männchen? Du dummes Ding, das siehst du doch. Den Baum habe ich mir spalten wollen, um kleines Holz in der Küche zu haben. Ich hatte den Keil schon glücklich reingetrieben, aber das verwünschte Holz war zu glatt. Und der Baum fuhr so geschwind wieder zusammen, dass ich meinen schönen weißen Bart nicht mehr rausziehen kann. Nun steckt er drinnen und ich kann nicht fort. Schneeweißchen und Rosenrot mussten lachen. Warum lachen die albernen, glatten Milchgesichter? Pfui, was seid ihr garstig! Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht herausziehen. Er steckte zu fest. Ich werde laufen und Leute herbeiholen. Schafskopf, wer wird denn gleich Leute herbeirufen? Fällt euch nichts Besseres ein? Seid doch nicht so ungeduldig. Ich weiß schon was. Und damit holte es seine Schere aus der Tasche und schnitt das Ende des Bartes ab. Und der Berg war wieder frei. Da hättet ihr den Zwerg sehen sollen. Statt froh zu sein und sich zu bedanken, beschimpfte er die beiden Kinder. Ungehobeltes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen Bart ab. Lohnt euch der Kuckuck! Und er griff nach einem Sack, der zwischen den Wurzeln des Baumes lag und mit Gold gefüllt war, und verschwand, ohne sich noch einmal umzusehen. Einige Zeit danach wollten Schneeweißchen und Rosenrot zum Abendessen Fische angeln. Als sie nah bei dem Bach waren, sahen sie, dass etwas wie eine große Heuschrecke nach dem Wasser hin hüpfte, als wolle es hineinspringen. Sie liefen heran und erkannten ihren Zwerg. Wo willst du denn hin? Du willst doch nicht ins Wasser. Solch ein Narr bin ich nicht. Seht ihr denn nicht? Der verwünschte Fisch will mich hineinziehen. Der Zwerg hatte geangelt und unglücklicherweise hatte sich sein Bart mit der Angelschnur verflochten. Und als gleich darauf ein großer Fisch anbiss, fehlten dem Zwerg die Kräfte, ihn herauszuziehen. Im Gegenteil, der Fisch riss ihn mit sich ins Wasser. Die Mädchen waren gerade zur rechten Zeit gekommen, hielten ihn fest und versuchten, den Bart von der Schnur loszumachen. Aber vergebens. Es blieb nichts anderes übrig, als ein weiteres Stück vom Bart abzuschneiden. Als der Zwerg das sah, schrie er: Ist das eine Manier, einem das Gesicht zu schenken? Nicht genug, dass ihr mir neulich schon ein Stück abgeschnitten habt? Jetzt habe ich ja fast nur noch die Hälfte. Ich darf mich ja vor dem Meinigen gar nicht mehr sehen lassen. Und damit holte er einen Sack Silber, der im Schilf lag, und ohne ein Wort weiter zu sagen, schleppte er ihn fort und verschwand hinter einem Stein. Ein anderes Mal schickte die Mutter Schneeweißchen und Rosenrot zum Einkaufen in die Stadt. Der Weg führte über eine Heide, auf der mächtige Felsstücke verstreut lagen. Da sahen sie einen großen Vogel in der Luft kreisen, der immer tiefer flog und schließlich nicht weit von einem Felsen niederstieß. Und gleich darauf hörten sie einen durchdringenden, jämmerlichen Schrei. Sie liefen hin und sahen, dass der große Vogel, ein Adler, ihren alten Bekannten, den undankbaren Zwerg, gepackt hatte und ihn forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich den Zwerg fest und zerrten so lange mit dem Adler herum, bis der seine Beute losließ und davonflog. Als der Zwerg sich vom ersten Schrecken erholt hatte, schrie er mit seiner kreischenden Stimme: Könnt ihr denn nicht besser mit mir umgehen? Mein ganzes Röckchen habt ihr zerrissen, dass es überall zerfetzt und durchlöchert ist. Ihr unbeholfenes, täppisches Gesindel! Und damit nahm er einen Sack mit Perlen und verschwand unter einem Felsen in seiner Höhle. Die Kinder waren seinen Undank schon gewöhnt, kauften in der Stadt ein und machten sich auf den Heimweg. Auf der Heide überraschten sie den Zwerg, der auf einem sauberen Plätzchen einen Sack mit Edelsteinen ausgeschüttet hatte. Die Abendsonne strahlte auf die glänzenden Steine, dass sie in allen Farben schimmerten und blinkten und die Kinder voller Bewunderung stehen blieben. Macht, dass ihr weiterkommt, sonst wird's euch schlechter gehen. Was habt ihr überhaupt noch hier zu suchen? Verschwindet! Aber bevor er noch mehr schimpfen konnte, hörte man ein lautes Brummen. Und aus dem Wald kam ein großer schwarzer Bär dahergetrabt. Der Zwerg sprang erschrocken auf, aber schon hatte ihn der Bär mit seinen Pranken gepackt. Lieber Bär, tut mir nichts. Ich will euch auch alle meine Schätze geben. Seht die schönen Edelsteine, die da liegen. Lasst mich am Leben! Was habt ihr denn von mir, kleinem, schmächtigen Kerl, wenn ihr wirklich hungrig seid? Da, da, die beiden frischen jungen Mädchen, die könnt ihr fressen. Um die ist das nicht zu schade. Als der Bär das hörte, gab er dem bösen Zwerg einen einzigen Hieb mit seiner Tatze und das undankbare Geschöpf regte sich nicht mehr. Die beiden Mädchen wollten fliehen, aber der Bär rief: Schneeweißchen und Rosenrot, ich bin es doch, euer Bär, mit dem ihr immer gespielt habt. Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen. Und wie sie zu ihm zurückkamen, da fiel dem Bären plötzlich die schwarze Bärenhaut ab und vor ihnen stand ein schöner, vornehm gekleideter junger Mann. Oh, du bist ja gar kein Bär. Nein, Rosenrot. Ich bin eines Königs Sohn. Aber weil ich undankbar und böse war, wurde ich in einen Bären verzaubert. Ich musste so lange als Bär im Wald herumlaufen, bis ich durch den Tod eines noch böseren und undankbareren Lebewesens erlöst wurde. Da freuten sich die Mädchen sehr. Schneeweißchen heiratete den entzauberten Königssohn und Rosenrot seinen Bruder. Sie teilten die großen Schätze miteinander, die der Zwerg in seiner Höhle zusammengetragen hatte, und die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern. Die zwei Rosenbäumchen aber nahmen sie mit, und sie standen vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen. Weiß und rot. Es war einmal ein König, Er hatte 3 Töchter und eine davon war immer schöner als die andere. Aber am allerschönsten war die jüngste. Als nun einmal ein Sommertag so heiß war, dass die Prinzessin es nicht mehr in ihrem Gemach aushielt. Ihr Fächer reichte nicht mehr aus, um ihr Kühlung zuzufächeln, und ihre Lieblingshunde lagen nur noch faul im schattigen Treppenhaus des Schlosses auf den Marmorstufen und ließen sich mit keinem Wort dazu bringen, mit ihr zu spielen. Da nahm sie ihren goldenen Ball, der ihr schönstes und liebstes Spielzeug war, und ging in den Wald. Immer tiefer ging sie hinein. Es war so schön kühl darin und es roch so gut nach Moos und Pilzen. Die Vöglein riefen und zwitscherten ihr ganz vertraut zu. Sie lief und lief und manchmal ließ sie den goldenen Ball über den dunkelgrün bemoosten Waldboden rollen. Dann hob sie ihn wieder auf und lief weiter. Ich ging durch einen grasgrünen Wald und hörte die Vöglein singen. Sie singen so jung, sie singen so alt, die kleinen Vöglein in dem Wald, die höre ich so gerne wohl singen. Sie kannte sich gut aus im Wald. Er gehörte ja zu ihrem väterlichen Schlosse. Sie hatte gar keine Angst. Endlich kam sie zu dem Brunnen, der genau in der Mitte des Waldes unter einer großen alten Linde lag. Es war ein tiefer, tiefer Brunnen, von dem kein Mensch wusste, wie weit die nappende Erde erreichte. Die Prinzessin setzte sich mit ihrem Ball auf den Rand des Brunnens und aus der Tiefe kam ein angenehm kühler Hauch zu ihr herauf. Sie beugte sich ein wenig vornüber, um sich zu spiegeln und zu sehen, ob ihre Haare noch hübsch frisiert waren und wann sie überhaupt ein wenig eitel war. Und wie sie so beschäftigt war, glitt ihr der goldene Ball aus der Hand und fiel in den Brunnen. Zuerst sah man noch ein paar Ringe auf dem Wasser, an der Stelle, wo der Ball verschwunden war. Und dann war das Wasser wieder spiegelglatt wie vorher. Die Prinzessin war zu Tode erschrocken. Und als sie sich wieder aufrichtete und sich überlegte, dass sie nun nie mehr ihren goldenen Ball haben würde, und als sie plötzlich merkte, wie unendlich still es im Walde geworden war und dass auch kein Vogel mehr sein Stimmchen hören ließ, da wurde sie sehr, sehr traurig. Sie fing an zu weinen und zu schluchzen und konnte gar nicht mehr aufhören. Ihre Tränen liefen über ihr Gesicht und tropften ins Wasser des Brunnens und die Prinzessin zitterte nur so vor lauter Weinen. Da hörte sie plötzlich eine Stimme, die irgendetwas sagte. Sie drehte sich um und schaute, ob da jemand wäre. Aber kein Mensch war zu sehen. Da fing sie von neuem an zu weinen. Und wieder hörte sie die Stimme. Und wie die Prinzessin ein wenig die Hände von ihrem Gesicht wegnahm, da sah sie einen hässlichen, grünen, großen Frosch. Der saß neben ihr auf dem Brunnenrand und sagte, Quack, warum weinst du denn so? Quack, das kann man ja gar nicht anhören. Quack. Ich weine, weil mein goldener Ball in den Brunnen gefallen ist. Aber du kannst mir ja auch nicht helfen. Du ekliger Frosch, du, geh nur wieder weg. Was schenkst du mir, quack, wenn ich dir deinen goldenen Ball wieder heraufhole, quack, quack? Ach, lieber, lieber Frosch, wenn du das tust, dann schenke ich dir alles, was ich habe. Ich schenke dir all meine schönen Kleider und all meine Edelsteine und meinen Schmuck. Ja, sogar mein Krönchen, das ich auf dem Kopf habe. Alles soll dir gehören. Alles das, deine Kleider, deine Edelsteine, dein Schmuck und auch deine Krone will ich nicht, die brauche ich nicht. Aber wenn du mich richtig lieb haben willst, wenn du mich bei dir behalten willst, wenn ich mit dir von deinem Tellerchen essen und mit in deinem Bettchen schlafen darf, dann will ich dir deinen goldenen Ball heraufholen. Alles, alles will ich dir versprechen. Bitte hol mir nur den Ball. Aber im Stillen dachte sie, der dumme Frosch, der kann doch nicht mit mir im Schloss wohnen. Der soll nur bei den anderen Fröschen bleiben und quaken. Der Frosch aber nahm ihr Versprechen ernst und tauchte hinunter in den Brunnen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er wieder heraufkam aus der schaurigen Tiefe. Aber er hatte wirklich den goldenen Ball in seinem Maul. Er ließ ihn ins Moos fallen und die Prinzessin hob ihn auf, trocknete ihn mit dem weiten Ärmel ihres Gewandes ab und lief voller Freude damit fort. Der Frosch aber rief, Halt! Ich kann nicht so schnell laufen wie du! Warte auf mich! Warte! Quack, quack! Aber die Prinzessin hörte ihn schon nicht mehr. So schnell lief sie, lief und lief, bis sie völlig atemlos zu Hause in ihrem Schlosse war. Dort vergaß sie den Frosch und legte sich schlafen. Der arme Frosch aber musste wieder in seinen tiefen Brunnen hinuntersteigen. Am nächsten Tag saß die Prinzessin beim Mittagsmahl. Sie unterhielt sich gerade mit ihrem Vater, dem König. Da hörte man draußen auf der Marmortreppe ein merkwürdiges Geräusch. Plitsch, platsch, machte es immer. Plitsch, platsch, kam es die Treppe herauf und dann klopfte es an die Tür. Und eine Stimme rief, Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Die Prinzessin sprang von ihrem goldenen Stuhl, lief zur Tür, um zu sehen, wer da wäre. Aber als sie aufmachte, saß da der Frosch. Ganz schnell warf die Prinzessin die Türe zu und setzte sich wieder an ihren Platz. Sie bebte vor Angst. Da fragte ihr Vater, Warum hast du denn Angst? Steht vielleicht vor der Tür ein böser Riese, der nicht herein soll? Mein lieber Vater, es ist kein Riese. Es ist nur ein hässlicher Frosch. Und was will der Frosch von dir? Lieber Vater, er hat mir gestern meinen goldenen Ball aus dem Brunnen geholt. Er war mir hineingefallen und ich habe so schrecklich weinen müssen. Ich musste dem Frosch versprechen, dass ich ihn lieb haben will, dass er mit mir von meinem Tellerchen essen und in meinem Bettchen schlafen darf. Und da hat er mir den Ball heraufgeholt. Jetzt ist er draußen und will zu mir herein. Im selben Augenblick klopfte es wieder. Und der Frosch rief, Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Was man versprochen hat, muss man auch halten, sagte der König. Geh nur, mach ihm auf. Da stand die Prinzessin auf, ging zur Türe, öffnete sie und ließ den Frosch herein. Der hüpfte ihr nach bis zu ihrem Stuhl. Da blieb er hocken und rief, Heb mich herauf zu dir. Die Prinzessin überwand sich, fasste den kalten Frosch an, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Tisch. Er hüpfte zu ihrem Teller, aß von ihren Speisen, bis nichts mehr da war und sagte dann, Komm, jetzt wollen wir uns schlafen legen. Mach dein seidenes Bettlein zurecht. Der Prinzessin graute es aber vor dem hässlichen, feuchten Frosch und sie sah fliehend zu ihrem Vater auf. Der aber wurde ganz böse und sprach, Der Frosch hat dir in der Not geholfen, jetzt darfst du ihn auch nicht verachten. Da nahm ihn die Prinzessin voller Abscheu wieder in die Hand, trug ihn hinauf in ihr Schlafzimmer, setzte ihn in eine Ecke und hoffte, er würde da bleiben. Aber als sie im Bett lag, kam er gehüpft und sagte, Heb mich herauf zu dir. Ich bin müde und will schlafen. Da packte die Prinzessin der Zorn. Sie nahm den Frosch, warf ihn an die Wand und schrie, Jetzt wirst du endlich Ruhe haben, du alter, garstiger Frosch! Als der Frosch aber herunterfiel, da war es kein Frosch mehr, sondern ein schöner junger Prinz. Der umarmte die Prinzessin und sagte, Du hast mich erlöst. Eine böse Hexe hat mich verzaubert. Und wenn du mich nicht zu dir genommen hättest, müsste ich mein Leben lang im tiefen, dunklen Brunnen sitzen. Der König gab die beiden zusammen und sie wurden Mann und Frau. Sie fuhren in einer goldenen Kutsche mit 8 Pferden hervor zu dem Schlosse des Prinzen. Dort lebten sie voller Freude und Liebe bis zu ihrem Tode. Habt ihr gut aufgepasst? Seht ihr, man muss immer sein Versprechen halten. Um den Turm der alten Burg hoch auf dem Berg flogen die Eulen herum. Es war Mitternacht. Noch Loch war ein Fenster hell erleuchtet. Das gehörte zu einem Gemach der Königin, die hier lebte. Sie herrschte über ein Reich, war aber insgeheim auch eine mächtige Zauberin. Unruhig ging sie in ihrem Zimmer hin und her. Nur der Dritte noch, der Dritte noch. Aber wo mag er sein? Ein Löwe in der Wüste soll er werden. Ich will ihn noch mal suchen. Hab keine Ruhe, bevor nicht auch er verwandelt ist. Meine Macht ist mir wichtig. Meine Macht. Und die hätten sie mir entrissen. Diese drei. Doch wo finde ich ihn? Wo hält er sich verborgen? Ich will ihn suchen. Die ganze Nacht will ich ihn suchen. Die Zauberin nahm eine Laterne und begann nach ihrem dritten Sohn zu suchen. Ganz leise öffnete sich zu dieser Zeit das große Burgtor. Der Prinz trat vorsichtig heraus und blickte sich um. Ach, hab ich Angst. Ich weiß genau, sie sucht nach mir. Nur fort von hier. Gut, dass der Mond scheint. So komme ich schnell den Berg hinab. Eilig stieg der Prinz den steilen Weg hinab und stand bald danach vor dem Fluss. Fährmann! Fährmann! Fährmann! Hol über! Wer ruft mich tief in der Nacht? Dein Freund von der Burg! Eil dich! Ich bin in großer Gefahr! Ah, ich komme, Prinz! Ich komme! Nur fort von hier. Schnell. So, ich bin drin. Stoß ab. Was ist euch geschehen, lieber Prinz? Vor wem wollt ihr fliehen? Ach, Fährmann, es ist entsetzlich. Meine beiden Brüder sind heute verzaubert worden. Der eine flog als Adler davon, der andere wurde zu einem Walfisch und schwimmt im Meer. Warum? Wer hat das getan? Du weißt, dass die Königin eine große Zauberin ist, ja? Sagt es aber... Wir drei Brüder sind erwachsen und wollen von Zauberei nichts wissen. Da hatte unsere Mutter plötzlich Angst, wir würden ihr die Macht entreißen. Ich sollte auch verzaubert werden, aber ich versteckte mich. Sie sucht noch immer nach mir. Sieh mal, alle Fenster in der Burg sind jetzt erleuchtet. Da hat sie wohl sämtliche Diener geweckt, damit sie nach mir suchen. Sieh nur, jetzt kommen Leute mit Laternen den Berg hinunter. Sie suchen mich. Gut, dass wir am Ufer sind. Hier ist dein Lohn, Fährmann. Nun muss ich eilen. Leb wohl. Halt, Prinz! Ihr sollt nicht zu Fuß gehen. Ich habe ein Pferd im Stall, das schenke ich euch. Es möge euch retten. Und wenn die Leute von der Burg mich rufen sollten, ich tue, als ob ich schlafe. Ich hole keinen über. Kommt, steigt auf und rettet euch. Oh, Fährmann, du bist wirklich ein Freund in der Not. Ich danke dir und nehme gerne dein Pferd. So sprengte der Prinz davon. Der Fährmann hörte, wie bald danach Leute von der Burg ihn vom anderen Ufer aus riefen, aber er tat, als hörte er es nicht. Der Prinz ritt die ganze Nacht und alle Tage weit, weit in die Welt hinein. Einmal sah er über einer Heide dichten Rauch aufsteigen und erkannte, als er näher kam, wieder ein kleines Häuschen in Flammen stand. Er spornte sein Pferd und hörte, als er nah herangekommen war, eine Stimme rufen. Da sprang er vom Pferd, ging durch Rauch und Flammen der Stimme nach und fand mitten zwischen herabgestürzten glühenden Balken ein kleines graues Männlein. Er befreite es und trug es ins Freie. Hab Dank, du warst sehr mutig. Sag mir, wer du bist. Ein armer Mensch, der aus der Heimat fliehen musste. Aber dir geht's wie mir. Wo willst du wohnen, kleines Männlein? Ich laufe in den Wald, da gibt's eine Höhle. In der ich erst mal leben kann. So kann ich dich auf meinem Pferd bis dahin mitnehmen. Möchtest du? Oh, gern, gern. Komm, ich heb dich hinauf. So, und nun ich noch. Hey! Noch nie habe ich auf einem Pferd gesessen. Das ist ja eine herrliche Sache. Übrigens wüsste ich, was du tun könntest. Weißt du, nee? Du solltest das Schloss zur goldenen Sonne suchen und die Prinzessin erlösen. Sie ist das schönste und liebste Mädchen der Welt, aber in der Gewalt eines bösen Zauberers. Wo ist das Schloss zur goldenen Sonne? Und wie kann die Prinzessin erlöst werden? Das Schloss liegt noch weit hinter dem Land der Riesen. Aber du würdest es wohl finden, wenn du heil durch dieses Land kommen würdest. Wer die Prinzessin erlösen will, muss wissen, dass es sein Leben kosten kann. Aber ich weiß ja, dass du sehr mutig bist. Darum magst du es wohl versuchen. Hier ist die Höhle. Bitte setz mich auf die Höhle. So. Vielen Dank. Ade. Ade. Und habe ich hier den richtigen Weg zum Land der Riesen? Ja, ja. Reit nur zu. Es wird sich alles finden. Der Prinz ritt durch den großen Wald und kam danach in eine felsige, unwegsame Gegend. Plötzlich bemerkte er ganz in der Nähe zwei garstige Riesen, die in einem heftigen Streit miteinander waren. Zerschlagen will ich dich, wenn du mir den Hut nicht gibst. Aha, willst du ruhig sein? Mir gehört der Hut. Oh, du liegst jetzt hier damit. Au, au, halt! Hör auf! Da kommt ein Reiter. Hey, Menschlein, komm mal her zu uns. Der Prinz fürchtete sich vor den wilden Riesen, aber es schien ihm unmöglich zu fliehen, und so lenkte er sein Pferd zu den gewaltigen Kerlen hin. Was soll der bei uns? Die Menschen sollen klüger sein als wir Riesen. Du Kleiner, sieh mal her, wir streiten uns um diesen Hut. Jeder will ihn haben. Was? Ihr großen, starken Riesen streitet euch um einen kleinen, alten Hut? Nun, das ist nicht so verrückt, wie du denkst. Der Hut hat Zauberkraft. Wer ihn aufsetzt, wird unsichtbar und kann sich wünschen, wohin er will. Schnell wie der Wind ist er am Ziel. Ah, gut, ich weiß einen Rat. Ihr gebt mir den Hut. Ich halte damit ein Stück des Wegs und sobald ich ihn hoch in die Luft halte, lauft ihr beide um die Wette zu mir. Wer zuerst bei mir ist, dem soll der Hut gehören. Aha, ja, der Rat ist gut. Na schön, mir ist es auch recht. Ich bin ja doch der Stärkere und werde gewinnen. Gut. Der Prinz bekam den Hut und ritt fort, während die Riesen sich nebeneinander stellten, ihre Muskeln spannten und auf das Zeichen zum Wettlauf warteten. Der Prinz wendete sein Pferd und ließ es halten. Wenn das wirklich ein Wunschhut sein sollte, so will ich ihn lieber selber behalten. Was würden die einfältigen Riesen schon Vernünftiges damit tun? Aber zu ihrem Wettlauf sollen die dummen Kerle vorher noch kommen. Er hielt den Hut hoch in die Luft und die Riesen rannten los. Sofort setzte der Prinz sich den Hut auf den Kopf und wünschte sich auf das Schloss zur goldenen Sonne. Tatsächlich war es ein Wunschhut, denn der Prinz mitsamt seinem Pferd war ganz und gar unsichtbar geworden und sauste durch die Luft dahin. Aber die Riesen rannten und rannten. Bald war der eine, bald der andere einen Schritt voraus, bis sie endlich merkten, dass der Reiter ganz verschwunden war. Hey, wie dumm sind wir doch. Der hat sich unseren Hut natürlich aufgesetzt und wir sehen ihn nicht. Aber du bist schuld, du hast ihn gerufen. Hey, du kluger Mensch. Bitte gib mir den Hut wieder. Ich geb dir viele Edelsteine dafür. Ha, mir scheint, er hört uns nicht. Er wird doch nicht weggeflogen sein. Bestimmt! Wie konnten wir nur so dumm sein? Oh, ihr Dummköpfe! Prinz flog lange durch die Luft, sah Berge, grüne Täler und silberglänzende Flüsse. Wie gut, dass ich die Riesen traf. Und jetzt sehe ich ein goldenes Schloss. Das wird das Richtige sein, denn wir fliegen tiefer und tiefer. Oh, sogar das Dach ist von Gold. Welche Pracht! Der Prinz landete wohlbehalten auf dem Hof des Schlosses, band sein Pferd an einer goldenen Säule fest, nahm den Zauberhut vom Kopf und ging in das Schloss hinein. Nun bin ich bei dem schönsten und liebsten Mädchen der Welt, dachte er und bat einen kleinen Pagen, ihn zu der Königstochter zu führen. Folgt mir bitte, Herr. Die Prinzessin ist im Goldsaal. Weil sie immer so traurig ist, hat der Hofmarschall nämlich einen Sänger aus einem fernen Land herkommen lassen. Wenn der ihr etwas vorsingt, ist sie nicht mehr ganz so traurig. Halt, hier ist die Tür zum Goldsaal. Wartet bitte einen Augenblick. Ich will euch anmelden. Der Prinz schaute erwartungsvoll durch die halboffene Tür. Doch wie groß war sein Schreck. Da saß bei dem Sänger eine hässliche alte Hexe mit struppigem feuerroten Haar, gelben Augen und grauer, runzliger Haut. Die stand nun auf und kam auf ihn zu. Seid willkommen. Was führt euch zu mir und wer seid ihr? Ich bin gekommen, die Königstochter zu erlösen. Ich bin ein Prinz aus einem fernen Land. Mich zu erlösen? Nein. Zieht weiter, lieber Prinz. Ihr würdet euer Leben verlieren, wie all die anderen, die für mich kämpften. Unmöglich ist es, mich zu befreien. Seid ihr schon lange in der Gewalt des Zauberers? Ihr fragt gewiss, weil ich so alt und verschrumpelt bin. Schaut mal in diesen Zauberspiegel. Darin seht ihr meine wahre Gestalt. Prinzessin, wirklich, ihr seid das schönste Mädchen der Welt. Diese Augen weinten nicht. Sagt mir lieber, was ich tun muss, um die böse Zaubermacht zu brechen. Ach, ich wäre erlöst, sobald jemand mit der Kristallkugel vor den Zauberer ginge, der mich in diese hässliche Gestalt verwünscht hat, weil ich nicht seine Gemahlin werden wollte. Ich möchte euch von dem Zauberer befreien. Ach, Prinz, unmöglich ist es. Diese Kristallkugel ist in einem Ei versteckt, das der Feuervogel bei sich trägt. Der Feuervogel aber steckt in einem wilden Auerochsen darin. So muss zuerst der Auerochse bekämpft werden. Sobald er tot zusammenbricht, fliegt der Feuervogel aus ihm heraus und steigt in die Luft. Nun muss der Feuervogel bekämpft werden. Dann lässt er das Ei fallen. Aber dort, wo dieses Ei zu Boden fällt, gibt es sofort ein großes Feuer und die Kristallkugel, die in dem Ei versteckt ist, verbrennt. Ihr seht, wirklich unmöglich ist meine Erlösung. Alle, die es versuchten, kamen schon gleich am Anfang beim Kampf mit dem schrecklichen Auerochsen ums Leben. Ihr seht, es lohnt nicht für mich, etwas zu tun. Doch, Prinzessin, wo finde ich den Auerochsen? Ungern, sage ich euch das. Gleich unten am Berg, in dem wilden Wald, findet ihr das Untier. Ich werde sehr an euch denken, wenn ihr wirklich in diesen Kampf ziehen wollt, Prinz. Ach, ein wenig Hoffnung habe auch ich jetzt wieder. Der Prinz nahm Abschied, ging auf den Schlosshof, setzte den Wunschhut auf und wünschte sich, vor dem Auerochsen zu stehen. Kurz darauf befand er sich in einem großen Wald und sah ganz in der Nähe den riesigen Auerochsen. Der bemerkte ihn noch nicht, weil er durch den Wunschhut unsichtbar war. Kaum aber hatte der Prinz den Hut vom Kopf genommen, rannte das wilde Tier wütend auf ihn zu. Der Prinz hatte sein Schwert gezogen und kämpfte mit aller Kraft. Die Erde bebte, so wild sprang das starke Tier herum und sein Gebrüll hallte laut durch den Wald. Der Prinz wurde matt. Aber als er an die wunderschönen Augen der Prinzessin dachte, die er im Zauberspiegel gesehen hatte, bekam er neue Kraft. Endlich brach das Untier tot zusammen. Im gleichen Augenblick flammte ein heller Feuerschein auf. Ach, der Feuervogel. Ich will ihn fassen. Ach, schon fliegt er hoch in die Luft. Was kann ich nun tun? Oh, sieh an! Der Feuervogel wird gejagt. Ein großer Adler stößt auf ihn zu. Bestimmt mein verzauberter Bruder, der mir zu Hilfe kommt. Wenn nur das Ei noch nicht zu Boden fällt, ich will den Hut aufsetzen und wünsche mich dorthin, wo das Feuervogelei zur Erde fallen wird. Wieder flog der Prinz über die Erde dahin und sah dicht vor sich den Feuervogel und den Adler fliegen. Gleich sind wir über dem großen Meer. Wenn das Ei ins Wasser fällt, so ist doch alles verloren. Aber jetzt, der Adler packt den Feuervogel. Da, da fällt das Ei. Und auf eine Insel. Flammen schießen hoch. Ach, alles umsonst. Die Kristallkugel verbrennt. Aber eine riesige Welle kommt auf die Insel zu. Ha, ein großer Walfisch schwimmt darin. Das ist mein anderer Bruder. Oh, die Welle hat das Feuer gelöscht. Ich wünsche mich auf die Insel. In den verkohlten Gräsern und Sträuchern der Insel fand der Prinz wirklich das Ei. Von der plötzlichen Kühlung nach der Feuerhitze war die harte Schale zersprungen, aber die Kristallkugel lag unversehrt darin. Sie strahlte und funkelte im Sonnenlicht. Behutsam nahm er sie in die Hand. Oh, liebste Prinzessin, nun kann ich dich erlösen. Ich wünsche mich vor den Zauberer. Der lebte seit langer Zeit in einer finsteren Burg an einer wilden Meeresküste. Vergnügt stand er auf einem hohen Turm und guckte durch sein großes Zauberfernrohr. Ah, da sehe ich die schöne Königstochter im Schloss zur goldenen Sonne. Warum hat sie sich geweigert, meine Gemahlin zu werden? Das hat sie nun zur Strafe dafür. Feuerrote Haare, gelbe Augen, graue, verschrumpelte Haut. Helfen kann ihr niemand. Und zuletzt wird sie doch mein. Aber was sehe ich? Ein Mann mit einem Wunschhut kommt durch die Luft geflogen. Unsichtbar ist er für gewöhnliche Augen. Doch durch mein Zauberfernrohr kann ich ihn erkennen. Er kommt auf mich zu. Wer ist das? Was will er? Was funkelt da in seiner Hand? Mir wird so schwach. Da ist er schon! Ich komme von weit her zu euch, mächtiger Zauberer. Seht mal, was ich hier habe. Ach, die Kristallkugel! Wie ist das möglich? All meine Macht hast du zerbrochen! Meine Zauberkraft ist ausgelöscht! Ah, jetzt erkenne ich dich. Du bist der Prinz, der eine große Zauberin zur Mutter hat. Auch ihre Macht ist erloschen, weil du die Kristallkugel in deine Hand bekommen hast. Sogar deine Brüder sind wieder zu Menschen geworden. Geh mir aus den Augen, entsetzlicher Mensch. Geh, geh. Ich ertrage deinen Anblick nicht. Geh. Gern eile ich fort und wünsche mich zur Königstochter auf das Schloss zur goldenen Sonne. Der Prinz setzte den Wunschhut auf, war sogleich wieder unsichtbar und flog nun den weiten Weg zum Schloss der goldenen Sonne zurück. Dort hatte als erster der kleine Page bemerkt, dass etwas geschehen war. Alle Wetter! Jetzt muss beim Zauberer was passiert sein. Ihr seid auf einmal so schön, wie es kein schöneres Mädchen... Oh, verzeiht, keine schönere Prinzessin geben kann. Nimm schnell diesen Spiegel und schaut hinein. Ich bin erlöst. Wirklich, ich bin erlöst. Das muss der Prinz bewirkt haben. Lauf und erzähl es gleich im ganzen Schloss. Oh ja. Wie bin ich? Die Prinzessin ist erlöst. Oh. Schönste, liebste Prinzessin, da bin ich. Du hast mich erlöst. Ich bin so glücklich. Wie soll ich dir danken? Hab mich lieb und lass mich dein Gemahl sein. Oh, wie gern. Und du sollst Herrscher über mein Reich sein. Schon wenige Tage später wurde die Hochzeit gefeiert. Auch die beiden erlösten Brüder des Prinzen, die ihm so gut als Adler und als Walfisch bei dem Kampf um die Kristallkugel geholfen hatten, waren dabei. Denn der Prinz war mit Hilfe seines Wunschhutes so lange suchend herumgeflogen, bis er sie gefunden hatte. Jubelnd kamen alle angelaufen. Minister und Hofdamen, Diener, Pagen und auch der Sänger aus dem fernen Land.